und Allah hat euch erschaffen, hierauf beruft er euch ab, und manch einer von euch wird in das niedrigste, greisen Alter zurückgebracht, so dass er nach vorherigem Wissen nichts mehr weiß. Gewiss, Allah ist allwissend und hat Macht.